WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, wir sind wieder da und ihr auch. Das ist sehr schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und ich würde auch noch gerne mit euch über 50 Shades of Grey reden. Überall liest man davon. Alle Zeitungen sind voll. Das Ding ist verfilmt worden. Wart ihr schon in dem Film? Habt ihr das Buch gelesen? Wie findet ihr das? Und ich verrate euch nachher auch, wie ich es finde. 0800 220 50 50, die Telefonnummer kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht los mit Dora. Dora ist 65. Guten Morgen, Dora. Guten Morgen. Hi. Hi. So, über was reden wir? Ja, wir reden darüber, dass ich mit 65 Jahren noch angefangen habe anzuschaffen. Och, ja. Das geht? Das geht, ja. Ich bin ganz platt. Nee, es ist so, also ich bin ja Rentnerin, ne? Ja. Und da meine Rente nicht so hoch ist, ja, muss ich mir etwas dazu verdienen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ich habe auch noch Schulden, die müssen abbezahlt werden. Ja, so, wenn man mit 65 eine Entscheidung trifft, ich will jetzt noch Hure werden. Ja. Wie macht man das denn? Wie kommt man denn da ins Geschäft? Ja, man liest Anzeigen. Ja. Und dann werden auch schon mal ältere Damen gesucht. Ja, ja, das ist so. Mhm. Es gibt und, einen Markt. Ja, dann habe ich mich, ich war ab vorher in einem Callcenter gearbeitet, da war ich aber totunglücklich, mhm, weil das ist, Callcenter ist sozusagen der Vorhof zur Hölle. Ja, das glaube ich. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, ich meine, Sex macht mir nichts aus. Ja. Und, also, es macht ja keinen Spaß, aber es macht hat mir früher nie Spaß gemacht und heute ab und zu mal. Ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, und dann habe ich mich also auf diese Anzeige habe ich mich dann beworben, mhm, und dann habe ich auch ein Gespräch gehabt mit der Dame. Und ja, dann dachte ich, gerade diese Altersgruppe ist auch gefragt. Ach so, das war eine Dame, die so einen Club führt, oder? Ja, das ist so mehr so eine Privatadresse. Ah, ich verstehe. Da sind zwar mehrere Frauen, also ich bin die Älteste. Mhm. Und das sind, also, wir sind zu viert. So, Gespräch geführt, dann hat die gesagt, kommen Sie mal vorbei, ich ja, will mal ja, gucken, wie sie aussehen. Ja, wir machen mal Fotos fürs Internet. Ja. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Es war natürlich anfangs ein bisschen komisch, ne? Aber du musstest doch mit der Frau sicher auch persönlich sprechen, ja, ne? Muss man sich da nackig ausziehen? Nein. Wir haben uns im Café getroffen. Mhm. Und dann haben wir dann miteinander geredet, ja, sagt sie, wenn du Lust hast, dann machen wir Fotos, dann stelle ich die ins Internet, mach Werbung, mhm, und dann kannst du anfangen. Darf ich fragen, so grob, wie du aussiehst? Ja, ich bin schlank, mhm, und habe langes Haar. Ja. Und hast ja, die Haare also, gefärbt? Ich werde immer jünger geschätzt. Die Haare gefärbt? Ja. Welche Farbe? Rot. Rot. Ja. Das fällt auf, ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machst du das mal und ich gebe zu, im Anfang hab ich da viel gesessen, ne? Du hast da viel gesessen? Ja, in dem Haus. Achso, weil keiner zu dir wollte? Nee. Aber, Dora, dann kommt der allererste Freier. Richtig. Du mit 65 Jahren zum ersten Mal in deinem Leben empfängst einen Freier. Wie ja, war das? Es war komisch. Das glaube ich. Und ich muss sagen, der Mann war spitze. Wie alt war der Mann? Der mag so Ende 30 gewesen sein. Ah, der steht auf ältere Frauen. Ja, ich hatte auch schon jüngere noch. Wie jung? Ja, so 25. Ja, habe ich auch schon gehört, dass es denen die Geschmacksrichtung gibt. So. Ja, die gibt es. Also vielfach. Meistens sind die so Mitte 40. Wie ging's denn dann ab, als der da bei dir war? Ja, also ich mache, das ist so, man macht nur das, was man machen will. Mhm. Also nicht, dass man irgendwie gezwungen wird, irgendwelche Sachen zu machen, die man nicht möchte. Mhm. Mhm. Und das steht auch in dem Service drin, das sage ich auch vorher am Telefon, weil das geht auf Termin. Und ja, und der war also Geschlechtsverkehr natürlich nur mit Gummi. Ja. Und das ist also auch Pflicht. Und ich glaube, wenn die das rauskriegt, dass jemand das ohne macht, dann... Das kann man gehen. Ich wäre an deiner Stelle wahnsinnig aufgeregt gewesen. War ich auch. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Und es war, ich glaube, zu unserer beiderseitigen Zufriedenheit. Hast du mit offenen Karten gespielt? Hast du gesagt, dass das das erste Mal für dich ist? Ja. Ja, ja, das ist gut, das entspannt einen dann schon ein bisschen. Ja, also der Mann war also wirklich ganz toll, muss ich wirklich sagen. Hatte ich mir nicht so vorgestellt, ich hatte natürlich Glück. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen zurückschrauben. Du hast gesagt, Sex hat mir nie was ausgemacht vorher oder mich nicht sehr interessiert. Wie lange bist du solo? Wie lange? 10 Jahre. Und vorher verheiratet? Ja, ich war verheiratet, dann hatte ich auch 2 längere Partnerschaften. Hattest du denn in der Zeit, nachdem du getrennt warst von deinem letzten Mann bis jetzt zu deinem Job, irgendwie Sex mal? Ja, schon mal so ein kleines Abenteuer, aber das war auch nicht das Wahre. Hast du Kinder? Nein. Nein. So, macht es dir jetzt, hast du gerade gesagt, jetzt macht es dir sogar manchmal Spaß? Ja, ja. Ich erinnere mich an einen, also der Mann war so eine Wucht, das war allerdings ein Schotte. Da siehst du mal. Also der sah zwar sehr unscheinbar aus, war dicklich, ja. Aber der war also so, krieg ich jetzt noch glänzende Augen. Ist das, kann ich mir das so ganz, ganz traditionell und klassisch vorstellen oder fordern die Gäste, die Freier von dir auch schon mal ungewöhnliche Dinge? Ja, NS schon mal. Also NS heißt Pipi machen. Ja. Das heißt, du musst die anpiesen. Ja, das biete ich auch an. Ach, das bietest du an. Das biete ich auch an. Ne? Das ist allerdings, kostet das extra. Was, was kostet das extra? Bitte? Was kostet das 20 extra? 20 Euro. Ah ja, und sonst, was kostet so ein normaler GV? Das kommt drauf an, wie lange die bleiben. Na, sagen wir mal, ich buche zwischen dich nach 60 und 100 Euro. Oh ja. Ne? Ja. Nur ich muss dazu sagen, da wir auf Termin arbeiten, es gibt sehr viele Freaks. Mhm. Die melden sich an, man wartet auf die. Ja. Und ja, dann kommen die nicht, ne? Achso, das ist natürlich ärgerlich, hast du das die Zeit? Das ist sehr ärgerlich, vor allen Dingen, ich denke mir mal, dann haben sie vielleicht Angst, dass sie da irgendwie versagen oder so. Oder aber man hat welche dabei, ja, wie oft kann ich denn entspannen? Ja. Die überschätzen sich natürlich total, ne? Nun arbeitest du ja für diese Frau, von der du gerade gesprochen hast. Wie oft arbeitest du im Monat? Ich bin 4-mal die Woche da. Naja, und wie viele Stunden dann? Ja, ich bin meistens den ganzen Tag da. Ja. Und manchmal bin ich auch umsonst da, ne? Ja, so im Durchschnitt. Wie viel bleibt dir denn, du musst ja an die Frau auch was zahlen, wie viel bleibt dir denn übrig? Das kommt drauf an. Manchmal sind 20 Euro, ich hatte auch schon mal 200 Euro. Wie ist das denn prozentual? Wie viel Prozente gehen an die Frau? Ja, wir machen Hälfte, Hälfte. Oh. Und 10 Euro muss ich dann Steuern bezahlen. Ich sage immer, der Staat ist der größte Zuhälter. Ein Freier für den Staat. Ja. Dann ist ja wirklich nicht so viel für dich. Nee, halb und dann noch Steuern zahlen, da musst du ordentlich ran. Ja. Ja. Wie ist denn das so in deinem Freunde, so Verwandtenkreis? Sprichst die wissen du? Das nicht. Nee, die würden nur vom Fleisch fallen, vom Glauben fallen. Wahrscheinlich, ja, ja. Aber ich meine, wenn die mich so sehen, wie ich hier so rumlaufe, die würden das auch nie vermuten. Das finde ich ja immer das Tolle, ne? Gibt's denn auch mal, oder wie lange machst du das jetzt? Ich mache das jetzt seit Juli. Okay, das ist noch nicht so sehr lange. Nein, gab nein. es denn auch mal Situationen, das haben mir die Huren hier ja auch schon erzählt, wo du dich geekelt hast von einem Typ? Dann schmeiß ich den raus. Ah, da bist du ganz ganz rigide. Ja, ja. Also dann muss, also wenn ich das schon mal, ich meine, es gibt auch welche, die halten sich für die tollsten Liebhaber. Also da kann man nur sagen, wenn die Frau mit denen nicht schläft, kann ich das verstehen. Mhm. Ne? Und ich meine, ich bekomme das Geld dafür, dann gucke ich auf die Uhr, eine halbe Stunde, ja gut, ist gleich vorbei, ne? Und dann schmeiße ich den auch raus. Ja. Das ist also uns auch freigestellt. Verstehe. Ne? Wir brauchen also nicht mit Männern zu schlafen, mit denen wir das nicht wollen. Wie viel Mal hattest du schon einen Orgasmus jetzt in der Zeit? Ja, also, ja, das kann ich jetzt so, so oft war es auch noch nicht. Aber immerhin. Ja, ja, ich sag ja, dieser eine, der erste, das war schon toll, ne, also. Und früher mit dem Mann, mit dem du verheiratet warst, wie? Nein, war nicht, da war ich auch noch viel zu jung, da wusste ich gar nicht, was los war. Das heißt, du hattest früher keinen Orgasmus mit Männern? Nein. Ne, und ja bei meinen Partnern im Grunde auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich, aber das lag an mir, nicht weil die so schlecht waren, sondern weil ich mich einfach nicht hab fallen lassen. Und jetzt kann ich mich fallen lassen. Wie erklärst du dir diese Entwicklung bei dir? Keine Ahnung. Ich meine, ist ja eigentlich ganz toll. Dir macht Spaß. Und, ja, ja, ja. Du verdienst ein bisschen Kohle nebenher, nicht so viel. Was, nee, das Dora? Ist nicht zu viel Kohle, das muss man wohl sagen. Ja, also, ja. Ich meine, ich habe in der Zeit, wo ich da auf Jobsuche war, schon einiges. Ich war schon bei RTL in der Serie drin. Oh. Und also ich bin... In welcher Serie warst du? Betrugsfälle. Ach so. So als Laiendarsteller. Ja. Und ich sage ja, ich muss ehrlich sagen, man soll es nicht glauben, aber im Alter werde ich aktiver. Ja, das hört man immer wieder, dass Leute im Alter plötzlich, dass da so ein Knoten aufplatzt und die Dinge machen, nicht nur im Sexuellen, sondern auch in anderen Sachen. Ja, richtig. Jetzt aber nochmal zurück zum Stück. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man als 65-jährige Frau mit einem End-20er jungen Kerl Sex hat? Das ist erstmal ein bisschen komisch. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, also die buchen dich, die stehen auf Ältere. Aber schämt man sich nicht ein bisschen für den eigenen Körper, der ja eben nicht mehr so knackig ist wie ein 30-jähriger Körper? Es ist ein bisschen komisch, aber das geht dann auch weg. Weil ich mag meinen Körper. Mhm. Ne? Ich mag meinen Körper, ich mag mich. Mhm. Ne, das war nicht immer so. Ich bin auch Alkoholikerin, aber seit 10 Jahren trocken. Ja, du hast ein bewegtes Leben hinter dir. Ich habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir, ja. Ja, aber das Einfache ist ja bei der Akzeptierung, dass die wollen ja wirklich ältere Leute haben, eine ältere Frau. Ja, insofern ja, richtig. Muss man sich auch nicht schämen. Nee, ich schäme mich auch nicht für meinen Körper. Also ich meine, ich bin auch gut beieinander. Könntest du dir vorstellen, dich in so einen jungen Karl sogar zu verlieben? Glaube ich nicht, nein. Hm. Also ich meine, jüngeren schon. Also alt bin ich selber, brauche ich keinen Alten. Aber... Sagen wir mal, das müsste schon adäquates Alter sein. Ja. Ne? Also jetzt nicht so einen Jungen und auch keinen Mitte 30-Jährigen, aber so kann man durchaus vorstellen, so Mitte 40. Mitte, Ende 40, ja. Schönes Alter. Ja. Ich denke mir, und die sind auch unkomplizierter als die Alten. Ich habe keine Lust, als Hausfrau da irgendwo durch die Gegend zu tigern. Hast du denn schon mal einen Kunden gehabt, der so alt ist wie du? Ja, habe ich schon. Und wie war das? Mühsam. Warum? Es war sehr viel Arbeit erforderlich. Also um ihn in den Fahrt zu kriegen, oder was? Ja, richtig. Ja. Turnen dich junge Männer mehr an als alte? Anschauen will ich nicht sagen. Es kommt darauf an, wie die sich so geben. Mhm. Ne, wie die sich mir gegenüber geben. Also, aber die Alten, sag mal ganz ehrlich, die können nicht viel. Eigentlich sollten die Alten noch sehr viel Erfahrung haben. Ja gut, aber die haben wahrscheinlich von ihren Frauen, ich weiß ja nicht, aber vielleicht ist es auch so, dass die Frauen das immer so hingenommen haben und ich meine, die sind auch teilweise verheiratet, ne? Ja. Und die ziehen so eine 0815-Nummer ab. Ja, die machen da so eine 0815-Nummer, da machen sie natürlich auch Französisch und das ist dann auch nicht, die wissen auch nicht die richtigen Stellen und ich bin keine Lehrerin, da müsste ich ein extra Gehalt bekommen und ja gut, dann lasse ich das dann über mich auch ergehen, aber... Glaubst du, dass die Älteren sich da vorher ein Pillchen reinpfeifen, ein blaues Pillchen? Nee. Nee. Nee, das glaube ich nicht, denn dann wäre das ja alles in Ordnung. Genau, ne? So hat man doch sehr viel Arbeit. Ja, das kann ich mir gut und manchmal vorstellen. Ist sie dann auch nicht von Erfolg gekrönt. Da kann man sich noch so Mühe geben. Ja. Das ist ja auch ein bisschen frustrierend, aber Hauptsache sie zahlen. Ja, eben. Das ist mir dann auch egal, ne? Und ich nehme mir da auch nichts von an. Ja. Ne? Da war mal einer, der war wohl sehr enttäuscht, aber dafür kann ich nichts. Nee, das ist nicht deine Schuld, sondern sein... Ja, sein Unvermögen. So kann man sagen, ja. Ja gut, ich meine dann, das hatte ich schon mal des Öfteren. Ne? Das ist natürlich bei den jungen Männern besser, weil die, sind da. Ja, natürlich, ja. Ne? Mensch Dora, die Zeit rennt uns weg. Ja. Ich könnte lange mit dir noch plaudern. Aber sehr schön, dass du uns angerufen hast. Ich denke, das ist nochmal ein interessantes Thema, dass man auch mit 65... Absolut. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier je mit einer Frau gesprochen habe, die in dem Alter... auf keinen Fall angefangen hat. Vielleicht die es noch, die schon länger gemacht hat, aber nicht die mit 65 angefangen hat. Nee, ich habe angefangen. Also, und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät und es macht mir ja auch teilweise jedenfalls Spaß. Dann wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit weiterhin und alles Gute, Dora. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.14 Uhr und jetzt gibt es eine Domian-Postbox. So, und als hätten wir es geahnt, geht es thematisch, kann man ein bisschen anknüpfen an das, was wir gerade gehört haben. Nämlich die erste Mail kommt von einem Menschen namens Bergmann. Und dieser Mensch schreibt, hallo Domian, ich werde mich dafür einsetzen, dass deine Sendung abgesetzt wird. Deine Sendung schadet Kindern. Es gibt viele Kinder, die auch nachts fernsehen. Sie werden in deiner Sendung mit sittenwidrigen Dingen verseucht. Zum Beispiel der Nutte, die neulich anrief. Die Nutte hat den Kindern vermittelt, dass man gut als Nutte leben und schön Geld verdienen kann. Ich werde eine Petition beim Deutschen Bundestag einreichen. Wäre doch gelacht, wenn man dir nicht das Handwerk legen könnte. Bin ich sehr gespannt, was der Präsident, der Bundestagspräsident dann sagen wird. Übrigens, Frau oder Herr Bergmann, man sagt nicht Nutte, das ist sehr diskriminierend für die Frauen, wenn dann bitte Hure, das ist in Ordnung. So, dann hallo liebes Domian-Team und lieber Domian, ich wollte euch nur einmal kurz zeigen, was meine Freundin mir zu meinem letzten Geburtstag am 21.10. geschenkt hat. Und zwar hat es etwas mit euch zu tun, beziehungsweise mit Domians Kleidung. Also, es ist ein Memory-Spiel mit Bildern von jedem von Domians Hemden, die er immer trägt. Wir hören deine Show sehr häufig und haben das Memory-Spiel schon oft gespielt. Und der Schreiber, das ist nämlich Oskar und Anja, die Schreiber, haben auch ein Foto beigelegt. Ja, das ist wirklich sehr lustig. Da sind ganz viele Fotos von mir hier aus der Sendung mit jeweils einem verschiedenen Hemd. Und Oskar und Anja spielen da Memory und sie schreiben weiter. Ich kann nur dazu sagen, dass es wirklich nicht leicht ist, weil sich die karierten Hemden ähneln. Wir wünschen euch auch heute wieder eine gute Show und wir werden sicher dabei sein. Liebe Grüße von Oskar und Anja und dem Memory-Spiel. Vielen, vielen lieben Dank. Finde ich eine ganz tolle Idee. Und auch nett, dass ihr uns das geschrieben habt. So, dann noch was Ernstes von Joshua. Joshua schreibt, hi Domian, am 6. Februar hast du gesagt, dass man einmal so ein brutales Video der ISIS in den Fernsehnachrichten senden sollte, um die Leute wach zu rütteln. Also eine Verbrennung oder wie ein Mensch geköpft wird. Ich war darüber zunächst sehr schockiert, dass du das gesagt hast, wobei du ja klar unterstrichen hast, dass das deine ganz private Meinung ist. Mittlerweile denke ich aber genau wie du. Hätte man damals zum Beispiel in den USA schon Ende der 30er Jahre Filmaufnahmen aus den KZs gezeigt, vielleicht wäre die freie Welt früher und entschiedener gegen Hitler vorgegangen. Eine Post von Joshua. So, und dann noch etwas aus der beliebten Rubrik Fragen an den Moderator. Andi aus Köln fragt, mag Domian als Wahlkölner eigentlich Kölsch? Nee, ich schäme mich schon fast, das zu sagen. Nein, eigentlich gar nicht. Vielleicht an einem heißen Sommertag mal. Aber ich bin eher der Weintrinker. Wir sind ja hier auch ganz nah an den Weinregionen im Rhein und an der Ahr. Das Kölsch ist wirklich nicht so mein Ding. Überhaupt kein Bier. So, Birke23 fragt, hi Domian, Sigmar Gabriel hat mit Pegida gesprochen. Die SPD-Generalsekretärin lehnt das entschieden ab. Was denkst du? Na, ich bin natürlich absolut auf der Seite von Sigmar Gabriel. Natürlich sollte man reden, solange man reden kann. Carsten fragt, auch noch eine politische Frage, eine gesellschaftliche Frage. Was ist deine Meinung, Domian? Gehört der Islam zu Deutschland? Ja, eindeutig ja, aber unter einer Bedingung. Nämlich, dass alle Menschen, die hier leben, sich bedingungslos unserem Grundgesetz unterordnen. Komplett bedingungslos. Dann gehört der Islam sehr, sehr gerne zu Deutschland. Und das wäre albern, das abzulehnen bei so viel muslimisch gläubigen Menschen, die mittlerweile in Deutschland leben. So, und die letzte Frage, Peer. Peer fragt, Domian, ich habe dich in Essen zusammen mit Atze Schröder auf der Bühne gesehen. Hammer, könntest du dir vorstellen, auch mal Comedy zu machen? Nein, das wäre sehr peinlich, sage ich euch, und sehr albern, wenn ich versuche, Comedy zu machen. Wie heißt dieser schöne alte Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Also Comedy ist nicht mein Ding. Ende der Postecke heute. Und wir machen weiter mit Inge. Inge ist auch 65. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen, Domian. Oh, das war aber ein Stöhner. Ich war gerade. Ja, das war jetzt ein bisschen. Ich hatte erst noch zugehört. Das ist ein bisschen komisch jetzt am Telefon und der Fernseher aus. Ja, mach den Fernseher den Ton weg oder guck gar nicht hin. Ja, das irritiert genau. Ein bisschen. Liebe Inge, weswegen hast du angerufen? Ja, bei mir ist eigentlich ein bisschen trauriger als der erste Fall. Meine Tochter ist verstorben im letzten Jahr und gestern war der Sterbetag. Mhm. Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ja. Ja. Wie alt ist deine Tochter geworden? Die war 45. Sehr jung noch. An Krebs erkrankt. Was für ein Krebs hatte sie? Ja, das fing mit Brustkrebs an. Und das Traurige ist, sie war bei der Ärztin und die hat dann gesagt, sie fühlt so nichts, hat auch dann nichts unternommen. Mhm. Also sie soll mal in 3 Monaten wiederkommen. Mhm. Und in 3 Monaten lag sie schon auf dem OP-Tisch und ja, dann war schon der Krebs so weit aus fortgeschritten. Das heißt, die 3 Monate waren definitiv zu viel? Genau. Wenn man das früher... Sie hat gar keine Untersuchung gemacht, einfach nur gesagt, sie testet nichts und ja. Hätte man da schon was gemacht, wäre sie vielleicht zu retten gewesen? Kann genau. Ja. Also, könnte sein. Ne? Weil sie hatte ja auch Schmerz. Sie hatte Stiche in der Brust auch und ja, und sie hatte sich ein Jahr vorher selbstständig gemacht als Masseurin, da sie auch schon früh verwitwet war, meine Tochter. Mhm. Und... Oh, das heißt, gab es schon mal ein großes Unglück, dass dein Schwiegersohn gestorben ist. Mein Schwiegersohn, der ist mit 31 gestorben, der hatte Gehirntumor. Mhm. Haben die beiden Kinder? Ja, die Tochter war aus der Ehe, also meine Enkelin, die hat jetzt beide Eltern verloren. Wie alt ist die Enkelin jetzt? Die ist 23. Mhm. Mhm. Die studiert. Wie lange hat... Ja? Die studiert. Kommt dann nur am Wochenende. Ne? Mhm. Wie lang war die Leidenszeit deiner Tochter, nachdem das dann so heftig ausgebrochen war, bis sie gestorben ist? Also die Krankheit dauerte 2 Jahre. Mhm. Und in dem ersten Jahr waren dann OPs und... Also mehrere OPs, Leberteil weg und Brust-OPs und... Also ihr habt viel mitgemacht, gemeinsam. Ja, ich habe dann meine Wohnung auch aufgegeben, bin ganz zu ihr gezogen. Hm. Das heißt, du hast sie betreut und gepflegt bis zum Schluss? Ja, erst war ich jeden Tag im Krankenhaus und später zu Hause, bis zum letzten Tag. Sie ist dann zu Hause gestorben? Ja. War das ihr Wunsch gewesen? Ja, sie wollte, unser beider Wunsch eigentlich. Mhm. Gibt es denn den Vater deiner Tochter auch noch? Nein, der Vater meiner Tochter. Ja, also deinen Partner. Das hat sich eigentlich damals wiederholt, als ich mit meiner Tochter früher schwanger war, ist er tödlich verunglückt. Mhm. Mhm. Da war ich auch erst knapp 18. Das heißt, du warst die wichtigste familiäre Bezugsperson für sie? Für meine Tochter, ja. Mhm. Also wir hatten eine ganz enge Bindung. Mhm. Wie waren die letzten Tage deiner Tochter? Sehr schlimm. Ich habe die ganze Zeit bei ihr im Zimmer auch geschlafen. Also die letzten Wochen habe ich jetzt, alle 2 Stunden musste ich da mit Morphium spritzen, habe ich auch selber alles gemacht. War sie noch bei Bewusstsein? Ja, das schon. Aber sie hatte dann... Also 17. Februar ist sie verstorben und im November hat sie dann noch eine Kopf-OP gemacht. Eine Kopf-OP? Ja, da hat sie noch Platten in den Kopf, haben einen Tumor, aber nicht ganz wegmachen können von den... Die Metastasen waren ja schon im Kopf. Mhm. Und die sind dann vom Kopf hinten im Rücken runter. Mhm. Und dann traten die Lähmungen ein, da konnte sie gar nichts mehr. Gott. Sie konnte später nicht mehr essen und gar nichts mehr. Und das war für sie das Allerschlimmste, weil sie sich gar nicht mehr helfen konnte auch. Ne? Das heißt, sie konnte nicht mehr essen, sie wurde künstlich ernährt? Gar nichts. Sie hat gar nichts mehr zu sich genommen? Ich habe sie gefüttert. Ne? Ah ja. Und sie wollte auch keine andere Pflege. Ich habe das alles alleine gemacht, die Zeit. Ich habe irgendwie so wie so einen Motor rund um die Uhr. Ne? Mhm. Man funktioniert dann. Ja, und so lange ging das auch dann. Und als sie dann verstarb, das war dann die Hölle, als sie einfach weg war dann. Ne? Warst du alleine, als sie verstorben ist, in der Todesstunde? Da war mein Sohn Gott sei Dank da, auch aus Köln. Ja, es gibt noch einen Sohn. Ja, ich habe dann nachher, also damals war ja erst der Vater meiner Tochter verstorben, ihrer Geburt. Später, nach 5 Jahren, hatte ich nochmal geheiratet. Dann. Da hatte ich 2 Söhne dann noch. Wie war die letzte Stunde Ihres Lebens? Die letzte Stunde hat sie so nicht, sie ist dann so eingeschlafen. Mhm. Also voll. Ich habe ja die Nacht auch nochmal auf Jung gespritzt, ein paar Mal und... Du hast dann ja sehr, sehr viel Leid gesehen und miterlebt. Also wir hatten schon viele Sterbefälle in der Familie, aber das war jetzt wirklich das Allerschlimmste. Kannst du es so beschreiben, warum das so so besonders schlimm war? Ja, es war einfach mein Kind und ja, und wir hatten wirklich eine ganz enge Bindung. Ich glaube aber auch aufgrund dessen. Einfach diese Angst, dass sie dann nicht mehr da ist und auch das Leiden. Ich war zwar immer für sie da, aber ich konnte im Grunde nicht helfen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, war das Leid sehr groß. Das war sehr groß, ja. Doch, das war. Wenn man das so mitbekommt als liebender Angehöriger. Ja, das ist die eigene Tochter. Gab es dann, als sie dann verstorben war, doch auch einen Moment der Erleichterung, dass du gesagt hast, sie hat es geschafft? Ja, für sie schon, weil ich das ja auch dann nicht mehr ansehen konnte, dass sie so leiden musste. Ne? Aber dann habe ich immer gedacht, irgendwie macht man sich dann denkt man, hat man auch genug getan, wäre man vielleicht noch weiter wieder zu anderen Kliniken, aber eigentlich haben die Ärzte alles getan und das war eben eine Krebsart. Also eine aggressive Krebsart eben. Ne? Kannst du dich an dein Gefühl, an die Situation erinnern, als ihr beide realisiert habt, dein Sohn und du, jetzt ist sie gestorben und ihr standet vor dem Bett? Wie war das? Also in dem Moment konnte ich gar nicht reden. Das war einfach, ich war irgendwie wie aufgedreht, ich weiß nicht, ich konnte auch nicht schreien, ich bin einfach hin und her gelaufen, von einem Raum ins andere. Und dann habe ich sie auch noch 2 Tage, durfte ich sie noch zu Hause behalten. Ach, das hast du gemacht? Ja. Warum wolltest du das? Ja, ich wollte sie einfach nicht hergeben. Du hast sie 2 Tage noch zu Hause behalten. Ja. Das heißt, du hast dann auch in der Wohnung geschlafen, während deine tote Tochter in der Wohnung lag. Ging das? Kann man das? Ja, ich konnte nicht daneben dann im Bett, wie ich es vorher gemacht. Achso, ihr habt sonst nebeneinander geschlafen. Das ging dann nicht. Ja, vorher, ne? Als sie krank war. Ne? Ja, sie wollte gerne, dass ich auch ganz nah an ihr Bett drückte. Das war vor. Also ich glaube, sie hatte selber diese innerliche Angst. Ne? Glaubst du, dass sie große Angst vor dem Tod und vor dem Sterben hatte? Also nee, sie hat wohl schon. Sie hat oft gesagt, dass sie nicht mehr kann und also so kann ich nicht mehr und dann immer wieder, Mama, hilf mir. Und das war für mich auch so schlimm, weil ich konnte nicht mehr helfen. Und es ist, glaube ich, so schlimm, wenn man als Elternteil sein Kind verliert. Ja, das ist ganz schlimm. Wenn das Kind eher geht als man selbst. Ja, und ich musste ja die Enkelkinder auch noch mit. Ich musste mich ja immer stark zeigen, dass ich also vor den Kindern immer wieder stark sein. Also, ich musste die auch noch mit... Also ich habe es richtig verstanden, deine Tochter hat ein Kind und es gibt dann... Nein, die hat 2. Ach, 2. Die hatte ja erst aus der Ehe, wo mein Schwiegersohn verstorben war. Die Tochter hatte sie da eine und dann nachher nochmal aus einer Beziehung einen Sohn, der ist jetzt 17. Naja, das heißt... Ja, und ich habe ja dann meine Wohnung aufgegeben. Ich hatte 40 Kilometer weg gewohnt von hier. Und ich bin dann mit den Kindern ganz in der Wohnung von meiner Tochter geblieben. So ist es. Also bin ich jetzt. Genau, ich wollte gerade sagen, der Jahrestag ist jetzt, war jetzt. Du bist immer noch, wohnst in der Wohnung von deiner Tochter. Genau. Und wohnen beide Kinder auch noch in der Wohnung? Ja, die Große kommt ja nur am Wochenende. Die wohnt in der WG, die ist studiert. Ne? Aber wir wohnen ja auf einem Dorf, ist ein kleiner Ort. Ja. Aber du hast quasi die Mutterrolle für den Jungen übernommen. Ja, genau. Wie hat das denn jetzt im Laufe des Jahres funktioniert? Oh, das waren manchmal schwere Zeiten. Warum waren die schwer? Weil er ist ziemlich verschlossen, er kann auch über gar nichts reden, er macht das alles so. Und ab und zu explodiert man dann auch, ne? Er hat nie ein Wort über seine Mutter gesprochen, aber ich war ja dann immer der Blitzableiter für alles. Also manchmal war es. Als deine Tochter die 2 Tage dann noch tot in der Wohnung verblieb, waren die Kinder dann auch in der Wohnung? In der Wohnung auch, ja. Aber die wollten das auch so. Ja, ich meine, es ist ja auch eine vielleicht gar nicht so schlechte Form des Abschiednehmens und des Begreifens, dass man den Tod begreift, wenn man die Person dann noch lange um sich herum hat. Früher war das ja üblich, dass die Toten lange noch in den Häusern verblieben. Ja, und das war auch so, sie war nachher durch das ganze Cortison und durch diese ganzen Spritzen war das Gesicht ein bisschen auf. Also meine Tochter war eigentlich eine sehr hübsche eigentlich, ne? Und nachher war das alles ein bisschen angeschwollen, auch nach der OP. Und als sie verstorben war, 2-3 Stunden später, sah sie wieder genau aus wie vorher. Einfach als ob sie schläft. Was ja dann ein schöner, ein tröstlicher Anblick war. Ja, genau. Jetzt ist ein Jahr vergangen, Inge. Wie geht es dir? Oh, der war, also das ist so schlimm, hatte ich mir den Tag jetzt nicht vorgestellt, gestern. Ich konnte auch eigentlich bis jetzt, das ganze Jahr, kann ich eigentlich kaum schlafen. Hast du denn jemanden, mit dem du über deine Trauer sprechen kannst? Ja. Ich habe noch 2 Schwestern und also ich kann nicht gut darüber reden. Ich hatte auch schon ein paar Mal hier bei dir angerufen, auch mit dem Roland da schon mal, der hat auch schon öfter zurückgerufen. Aber dann konnte ich nicht reden. Dann habe ich das immer wieder abgebrochen und ich glaube ja, meine Erfahrung ist, dass das Austauschen, das Sprechen über so ein Unglück zumindest erleichtert und gut tut. Es nimmt einem den Schmerz nicht gänzlich, aber es tut gut. Ja, das Reden tut auch manchmal. Also manchmal merke ich auch, tut es gut. Aber dann sind auch mal wieder Zeiten, wo ich gar nirgendwo hin möchte. Einfach nur alleine sein. Wäre denn für dich eine Option, darüber sprechen wir ja auch oft hier in der Sendung, dass du vielleicht dich einer Trauergruppe anschließen könntest und würdest? Ja, ich hatte auch schon mal darüber nachgedacht, weil ich habe eine Bekannte von meiner Tochter, das war eine gute Bekannte, die ist beim Hospiz auch tätig. Und die kommt dann auch öfter vorbei, wir reden dann auch und dann sollte ich zu Reha und alles Mögliche auch schon. Aber im Moment ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen. Dennoch mache ich den Vorschlag, Inge, dass wir uns mal schlau machen, ob es und was es so in deiner Umgebung an Gruppen gibt. Und das können wir dir einfach anbieten. Dann kannst du ja für dich entscheiden, ob du das in Anspruch nehmen möchtest. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Eigentlich. Ich denke, das ist für die ganze Familie. Ja. Weil die Kinder auch schlecht drüber reden können. Ja, und du kannst ja auch nicht mit den Enkeln darüber sprechen. Das ist ja alles so. Also ich rate es dir, das zumindest auszuprobieren. Man kann es ja ausprobieren. Wenn es nichts ist, dann lässt man es einfach sein. Das ist ja auch alles, was drum und dran hängt. Das ist einfach das ganze Leben. Meine Tochter war allein, die hatte sich selbstständig gemacht und die hat wirklich nur für ihre Kinder gelebt, gearbeitet und dass denen an nichts fehlen soll auch, ne? So, liebe Inge, jetzt schlage ich vor, dass wir das Gespräch hier abbrechen, weil wir uns schon sehr lange unterhalten. Ja, ich bin froh, dass ich es erstmal so durchgehalten. Ich möchte es aber auch nochmal unterstreichen, wie leid mir das tut. Und ich erahne deinen Schmerz und die schwere Zeit, die ihr miteinander habt verbringen müssen. Das ist alles sehr schlimm. Das ist wirklich ein sehr trauriges Trauma. Ja, ist nicht so einfach. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von dem Henning gleich zurückgerufen. Okay. Und ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit und alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, du legst auf und wir melden uns. Dankeschön. Tschüss. Ja. 1.34 Uhr und wir machen weiter. Ich schaue mal hier auf meinen Monitor. Ah, da hatte sich was verhakt. Hier ist Jürgen. Jürgen ist 51. Guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Gruß aus Ostwestfalen. Das ist sehr schön. Grüße aus Köln. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, mein Thema ist das allgemein Bekannte jetzt im Moment, was wahrscheinlich weltweit gerade genommen wird, und zwar 50 Shades of Grey. Ah, genau. Da hatte ich ja vorhin zu aufgerufen und nach eurer Meinung gefragt. Das heißt, ja. Warst du in dem Film schon? Also zu meiner Vita. Ich bin 51, bin jetzt seit 26 Jahren, ja, wie nannte dein Mitarbeiter das oder dein Kollege das, praktizierender SMler. Ah, also ein Fachmann. Naja, gut. Also es gibt da keine, es gibt da keine IHK-Prüfung dafür oder irgend sowas. Aber jemand mit viel Erfahrung. Ja, richtig, genau. Mhm. Ich denke mal, dass dieser Film eben halt genauso ist, wie das eben halt bei anderen Filmen, die irgendwelche Thematiken bearbeiten, so ist, dass es schön sich anzuschauen ist, mhm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber mit Sicherheit nicht das wahre, die wahre wirkliche Welt ist. Hast du ihn denn gesehen, den Film? Nein, okay. Und ich werde ihn mir auch nicht angucken. Ich habe viele so eine, wie soll ich sagen, mit anderen Leuten auf SM-Stammtischen mich über das Buch unterhalten. Mhm. Und wir waren eigentlich wir hatten den gleichen Tenor da drin, eben halt, dass es eben halt nicht das wirkliche SM ist. Und da kommt nämlich jetzt ein ganz großes Problem drauf. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für einen unheimlichen Run gibt jetzt auf diese ganzen SM-Foren, die es in Deutschland hier gibt, mhm, wo dann Leute unter total komplett falschen Voraussetzungen auf einmal sich dort anmelden, mhm, und dann mehr von SM wissen wollen. Mhm. Könnte es ja sein, dass schon manche Leute neugierig geworden sind und dagegen wäre ja auch gar nichts einzuwenden. Nein, überhaupt nicht. Das Problem ist aber nur, SM ist schon seit 3-4 Jahren, ich sag mal, so eine Art Modeerscheinung. Ja, ja. Das heißt, es gilt ja schon teilweise in gewissen Kreisen als hip, wenn man sich als SMler bezeichnet, und man gilt als toll. Und wenn du natürlich dann an solchen Leuten wieder rankommst, wie zum Beispiel die Reportagen, die ich auf RTL 2 gesehen habe mit Meister Peitsch und seiner Aschi, wo ich die Aschi jetzt auf einmal gesehen habe, dass sie jetzt auf einmal kommerziell geworden ist und auf einmal dominant. Mhm. Oder solche wirklich, die überhaupt nichts mit SM zu tun haben, wie zum Beispiel dieser Master George Berlin und so weiter. Das sind alles Leute, da gibt es eine ganze Menge von. Mhm. Nur das Problem ist, wenn du jetzt natürlich neu bist und du mit vollkommen falschen Voraussetzungen dich dort anmeldest, ja, weil du denkst, das ist das wahre SM und du kommst genau an solche Leute ran, dann kann das ganz böse nach hinten losgehen. Was glaubst du, in welches Missverständnis Neugierige hineingeraten können? Also es ist ja erstmal so, wenn du fängst natürlich an als Mensch, der gerade neu in so einer Thematik drin ist, erstmal versuchen, du willst versuchen, so viel Input zu bekommen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Dann gehst du in so ein Forum rein und meldest dich dort an, gehst vielleicht in einen Chat und kommst genau an so einen Typ dran, der letztendlich aber nichts anderes will, wie ich eben beschrieben habe, der letztendlich nichts anderes will, wie seinen Kopf ausleben und nichts anderes, was eigentlich überhaupt nichts mit SM zu tun hat. Mhm. Was? Und, ja, erzähl doch weiter. Das Problem ist ganz einfach, also ich kann diesen Leuten nur als Tipp geben dabei, es gibt in wirklich jeder einzelnen Stadt, in jeder Stadt Deutschlands gibt es SM-Stammtische. Mhm. Dort werden denen geholfen. Und das heißt, sie müssen nur in die Foren reingehen, sich angucken, wo es diese Stammtische gibt, wann die sind, und dann sollen sie da hingehen und dann können sie sich auch dementsprechend mal schlauer machen. Aber sie sollen mit Sicherheit nicht in diese Chats reingehen und sollen sich dann von irgendjemandem dort belabern lassen. Das ist Blödsinn. Das ist ja interessant, das wusste ich auch nicht, dass es überall diese Stammtische gibt, wo man sich dann schlau machen kann. Also die gibt es, die treffen sich in der Regel alle, egal wo es ist, deutschlandweit, sogar in den kleinsten Städten, alle 4 Wochen. Was reden die denn an diesen Stammtischen? Dort wird wirklich ausgetauscht. Das heißt, das kann zum Beispiel ein ganz normales Beisammensein sein. Mhm. Das heißt, wo man in irgendeine Lokalität reingeht, in einem Restaurant oder irgend sowas, wo man zusammen was isst, wo man zusammen was trinkt und ein bisschen labert, wie man das mit jedem anderen auch macht, eben wenn man in einem Verein ist. Mhm. Oder man geht dann in eine andere Location rein und dann kann man sich dort auch austauschen. Das heißt, neue werden dort an die Hand genommen und dann können diese Leute die fragen, weil die Leute, die diese Stammtische besuchen, sind in der Regel eigentlich die wenigen, wirklich ein SMler, die wirklich zu 100% auch dahinter stehen und wo du weißt, dass es keine Spinner sind. Ah ja, das ist natürlich ein guter Tipp. Aber aus dem Stammtisch kann doch dann auch eine eine sexuelle Geschichte erwachsen, dass man sich dann oder sich ergeben. Natürlich. Dass man sich dann irgendwie in einem anderen Rahmen später nochmal trifft und ja, und dann zur Sache kommt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nur man soll wirklich nicht das wirklich, das als dieses Forum, diese normalen Chats wirklich nicht als einzigste Möglichkeit sehen, dort an mehr Input von SM heranzukommen, weil es mit Sicherheit daneben gehen wird. Und ich habe schon so viele Leute gesehen, Jürgen, das glaubst du gar nicht, die wirklich, wo es psychologisch schon ganz hart an die Grenze gegangen ist, wo es dann richtig böse gegangen sind, wo Leute ins Krankenhaus gekommen sind, weil man eben halt total falsche Sachen gemacht hat. Ich glaube auch, dass dieses Buch und dieser Film Leute animiert, in diesen Bereich zu gehen, obwohl sie eigentlich das gar nicht wollen und dafür geschaffen sind und vielleicht auch gar nicht stabil genug sind dafür. Ich glaube, wenn du du kannst eigentlich heute davon ausgehen, dass heute, so sehe ich das jedenfalls, dass von der Evolution her es nur dominante und devote Menschen gibt auf Augenhöhe. In der Natur gibt es das normalerweise nicht. Es ist ja heute die Gesellschaft, die das versucht zu suggerieren, dass es heute gut ist, wenn man auf Augenhöhe ist. Soll ja auch richtig sein. Das Problem ist aber nur, wenn man dann zu den falschen Leuten hinkommt und dann falsches Input kriegt, dass man dann wirklich daneben kommt. Und ich habe da schon wirklich 17-, 18-Jährige rumlaufen sehen, die meinten, sie müssten da wirklich auf den Strich gehen wollen und sie müssten verliehen werden wollen und. Ja. Nein, das ist unglaublich, wenn du das teilweise siehst, was für Kaputte da teilweise dabei sind. Also ich habe für mich entschlossen, natürlich definitiv werde ich nicht in diesen Film gehen. So einen Unsinn gucke ich mir nicht an. Ich habe aus Recherchegründen dieses Buch quer gelesen. Und ich muss sagen, da wir hier schon so viel Sachen gehört haben, ich habe mich totgelangweilt. Ich fand es triviale, langweilige Literatur und kann überhaupt nicht verstehen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass da überhaupt irgendwelche Menschen scharf drauf sind. Ist mir fremd. Also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, man könnte bei dir eine ganze Sendung, glaube ich, dadurch füllen, wenn man dieses Thema mal wirklich mal seriös grundsätzlich erstmal mal behandelt. Du wirst dich erschrecken, wie viele Leute in diesem Thema mittlerweile schon mehr oder weniger verwandt sind da drin. Das heißt, die sich da so ein bisschen damit auskennen. Da gibt's ja teilweise Foren dabei, die haben jetzt ihren 200.000. Menschen dort gefeiert. Und du glaubst gar nicht, wie groß diese Gemeinschaft dabei geworden ist. Ja. Aber weißt du, jeder meint, er müsste sich SMler nennen. Ja. Dabei ist es letztendlich, aber hat das überhaupt nichts damit zu tun. Du sagst, du bist seit 26 Jahren SMler. Ja. Bist du dominant? Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht, so von der Stimme her. Wie bist du damals... Damals war das ja noch ganz geheim und das war eher so in der Schmuddelecke. Ich erinnere mich auch noch daran, wenn man dann hört, dass jemand sowas macht, das war was ganz Ausgefallenes und Geheimnisvolles. Wie bist du damals auf die Idee gekommen und hast das entdeckt in dir? Also ich konnte es damals nicht festmachen an irgendetwas, weil ich konnte diesem Ding keinen Namen geben. Aus dem Grunde, ich bin von meiner Statur her schon extrem groß und extrem breit. Und selbst wo ich schon 12, 13 war, war ich immer derjenige, der immer vorgeschickt worden ist. Eben aufgrund meiner Größe, auf meiner Statur. Und da war ich immer derjenige, der immer nach vorne hin musste, der dementsprechend dann alles klar machen musste und sei einfach nur so ein kleinste Dinge. Wie zum Beispiel Kino gehen im Film ab 16-Jährigen, obwohl man erst 12 war oder so. Na? Sondern war ich derjenige, der immer Karten kaufen musste. So zog sich das eigentlich immer weiter dabei. Dann war ich im Handballverein, da war ich immer der Größte, weil ich mit 14 1,94 war. Und weiter und so fort. Das sind so Sachen, die sich dann immer hervorkommen. Und irgendwann bin ich da mal drauf zugekommen und habe gesagt, es kann mittlerweile nicht sein, dass ich eigentlich immer derjenige bin, der sich gerade in Partnerschaften zum Beispiel versuchen muss, immer sich dem jeweiligen anderen Partner quasi anzuordnen. Nicht unterzuordnen, sondern anzuordnen. Das heißt, dass ich mich dann irgendwie mit dem versuche, auf dem gleichen Level zu kommen. Weil das war nicht dein Ding. Du wolltest in der Rolle des Dominanten sein. Das hat mich aber dann meine Erfahrung in den Beziehungen hat das dann erst gebracht. Das heißt, es war jedes Mal, wenn es dann so war, dass ich mich der Frau dann früher mal angepasst habe, wo ich so, weiß ich nicht, 18, 20 war, es jedes Mal nach hinten losgegangen ist, weil ich gemerkt habe, es ist nicht das, ich muss mich zu sehr verbiegen. Ah, verstehe. Ja, ist einleuchtend. Bist du heute in einer Partnerschaft? Jetzt gerade seit 1.1. nicht mehr. Warst du denn mit einer Frau in einer Liebesbeziehung schon, in der du dann auch deinen SM-Fetisch hast ausleben können, so wie du es möchtest? Definitiv oft und definitiv lange. Ja, das ist doch schön. Das ist doch super. Und ich sag dir, wenn du es wirklich gewissenhaft und wirklich verantwortungsbewusst mit dementsprechend verantwortungsbewussten Handeln, Denken und entscheiden, dann auch dementsprechend machst, ist es wahrscheinlich die intensivste Art und Form einer Beziehung überhaupt. Ah ja. So, wir haben gelernt, wenn wir interessiert sind, gehen wir zum Stammtisch. Und wo diese Stammtische sind, kann man sich ja im Netz ganz schnell googeln, wo die in den ganz, Städten sind. Ganz wichtig, ganz, ja. ganz wichtig. Lieber Jürgen, danke für dein Statement. Das war sehr seriös und substanziell. Ich danke dir vielmals. Und danke dir, Jürgen. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, danke. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050 Mattei, 59. Nee, 49. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ja, hallo. Man sagt Mattei? Mattei. Mattei. Ja. Um was geht's? Ich habe lange Zeit Drogen konsumiert, harte Drogen. War dann 10 Jahre lupenrein abstinent. Bin Vater geworden. Das war auch das, was mich hielt. Definitiv. Kann ich sagen, im Rückblick, die Kindesmutter ist dann verschwunden und ich habe den Jungen alleine übernommen, habe eine ganz tolle Arbeit gemacht, also Baumkletterei, was ganz anderes, also ein schönes Pendant. Arbeit? Drogen. Als Baumkletterei als Arbeit? Mhm. Was verstehe ich darunter? Baumfällungen, so. Totholz rausschneiden, verstehe. Solche okay. Sachen. Mhm, ja. Da gehört eine robuste Physis dazu. Allerdings, und es war ein schönes Pendant zum Drogennehmen. Ne? Ja. Und aber mein Sohn, auch wenn er 3 Köpfe hätte, also ist geistig behindert, aber auch wenn er 3 Köpfe hätte, das Blut ist dicker als Wasser, ist mein Junge. Ne? Und als ich gesehen habe oder gemerkt habe, die Mutter kann das nicht mehr ableisten, dann habe ich ihn übernommen, habe auch meine Arbeit dafür geopfert, sozusagen. Und du hast den Jungen großgezogen? 5 Jahre lang. 5 Jahre. Und 4,5 Jahre lang davon war ich in einer Partnerschaft, die übrigens zu dem Thema heute Abend passt, ja. Also der dominante Part. Ich habe aber diese Frau auch sehr geliebt. Also ich spreche jetzt nicht von der Kindesmutter, sondern eher so, ich meine, wir ernten, was wir sehen. Ne? Ich habe was Gutes gesät, finde ich, indem ich mich um den Jungen gekümmert habe und dann kam auch eben diese ganz tolle Frau in mein Leben. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, Mattei, damit ich das richtig zeitlich einordne. Wann ist der Junge geboren? 2003. Dann hast du dich 5 Jahre um den Jungen gekümmert, bis 2000... Ja, ab dem er 4,5 war. Okay. Vor 3 Jahren ist die ganze Konstruktion ist mir um die Ohren geflogen. Warum ist die Konstruktion um die Ohren geflogen? Was ist passiert? Das war definitiv, ich habe mich da überschätzt. Das ist nichts Ungewöhnliches bei Abhängigen. Ne? Ich meinte, ich krieg das hin, ich muss das hinkriegen. Heißt das, du bist wieder rückfällig geworden? Richtig. Oh. Nach 10 Jahren. Und bist heute auch heute immer noch drauf? Ja. Was nimmst du? Das läuft Opiate in erster Linie. Opiate? Das läuft seit 3 Jahren so. Ja. Und der Einstieg war innerhalb von 4 Tagen, hat das Jugendamt meinen Sohn in Obhut genommen und die Frau hat mich verlassen. Du erklärst nochmal genauer, was du mit Opiaten meinst. Was genau nimmst du? Heroin, Polamidon, Fentanyl. Ja. Und komme aber aufgrund der langen Zeit, also relativ langen Zeit der Abstinenz, auf meinen Konsum überhaupt nicht zurecht. Das ist eine richtig schizoide Geschichte. Wie viel konsumierst du denn am Tag? Ich nehme 1-2 Tage was, dann wieder 2-3 Tage nicht. Dann wieder einen Tag ja, dann wieder 2 Tage nein und so geht das so dahin. Hast du heute schon was genommen? Heute nicht. Wie fühlst du dich? Beschissen. Hast du denn seitdem, nachdem du rückfällig geworden bist, nochmal einen neuen Versuch unternommen, davon wegzukommen? Im Grunde ständig. Das sind ja diese Zeiten. Also einmal habe ich mich begeben in eine stationäre Geschichte für 3,5 Monate. Und musste aber merken, also A, aufgrund meines Alters und ich unterscheide mich dann doch von dem Durchschnitts-User, sage ich mal. Ich spreche 4 Sprachen, ich Also hat die LKW-Führerschein, also, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Auto, okay, bin nicht verschuldet und tue es aber trotzdem. Das heißt, der Aufenthalt, der Klinikaufenthalt hat nichts genutzt? Nee, weil ich auch, das war recht am Anfang der 3 Jahre, ich war beseelt von dem Gedanken, die Frau kommt zurück. Hast du denn heute, siehst du denn deinen Sohn manchmal? Ich kann ihn alle 14 Tage sehen, ja. Wie läuft das dann ab, wenn du ihn siehst? Er ist am Wochenende bei mir und das ist dann auch so eine Krux, ne? Weil wenn ich, einerseits freue ich mich auf ihn, ja? Der liebt mich auch über alles. Der Junge ist jetzt wie alt? 12. 12. Aber ist das nicht gefährlich, wenn der Junge bei dir ist und du dann vielleicht voll gedröhnt bist? Naja, würde ich jetzt nicht mal meinen, weil nicht voll gedröhnt, aber halt funktionsfähig und nicht auf Entzug. Ja, du sagst das so. Aber dann, wenn er nicht da ist, ne, dann, und ich habe zum Beispiel mal 2, 3 oder gar 4 Tage drin, wo ich gar nichts konsumiere, das ist dann eine Verfassung, in der ich gar nicht in der Lage wäre, meinen Sohn zu betreuen. Weiß also die Mutter des Kindes, wenn sie den Sohn bei dir abgibt, dass du Drogen nimmst? Der ist in einer Einrichtung für behinderte Kinder mittlerweile. Weiß die Einrichtung, dass du Drogen nimmst? Nein. Das habe ich nicht. Das meine ich auch. Das ist ein Lügenkonstrukt. Das entspricht überhaupt nicht mehr meiner Haltung zum Leben an sich. Das heißt, wenn die das wüssten, würden die dir den Sohn gar nicht geben? Natürlich, dann würde mir der Hahn abgedreht werden. Weiß dein Sohn, dass du drogenabhängig bist? Ich glaube nicht, dass er das einschätzen kann. Darüber wurde nicht gesprochen und er versteht das vielleicht auch nicht richtig. Ja. Aber wenn du selbst sagst, als intelligenter Mensch, dass dich dieses ganze Lügengeflecht beinahe erdrückt, ist das nicht eine Motivation, es nochmal zu versuchen? Immerhin hast du es ja schon mal 10 Jahre geschafft, was ja eine große Leistung ist. Mhm. Ist das nicht eine Motivation, das nochmal zu versuchen? Es ist eine Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann aber auch, ich fühle mich wie aus dem Leben gefallen. Ja? Ich habe ja auch viel Zeit vor diesen 10 Jahren vergeudet. Und du vergeudest jetzt wieder Zeit? Richtig. Und es wird immer mehr. Na? Aber erdrückt dich das denn nicht, die Vorstellung? Ja, du bist 49? Ich denke ganz viel über Suizid nach, im Grunde jeden Tag. Nee, du sollst nicht, ja, du sollst nicht über Suizid nachdenken, sondern darüber, dass du ins Leben wieder reingehst. Aber wie? Und wohin? Das kannst du am allerbesten beurteilen. Du hast es ja schon mal geschafft und bist ins Leben gegangen, 10 Jahre. Das heißt, du hast diese Kraft gehabt, also die lebt irgendwie in dir. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich habe das Gefühl und hatte es ganz massiv, diese 4 Tage, ne, als ich also diese beiden ganz wichtigen Personen verlor, eben die Frau und meinen Jungen, da ist was zerbrochen in mir. Und da haben auch Bekannte gesagt, die mich kannten und die mich auch wertschätzen für die Qualität meiner Arbeit zum Beispiel. Ja, aber du hast ja nur Kämpfe, ja? Ja. Kämpfe. Ja. Und ich stand auf einmal da und das ist ja auch mein Ding. Ich habe mein ganzes Leben mich durchgekämpft. Ja, aber du kämpfst im Moment nicht gut. Auf einmal konnte ich nicht mehr sagen, ja, mit was denn? Wie denn? Ich komme mir... Ich habe das Ruder aus, das Steuer aus der Hand gegeben. So. Dann musst du es wieder versuchen, in die Hand zu kriegen. Du hast deinen Sohn ja noch nicht gänzlich verloren. Du wirst ihn aber vielleicht verlieren, wenn dieses Lügengeflecht auffliegt. Dann hast du ihn verloren. Ja. Und um das zu verhindern, appelliere ich wirklich an dich, an dein Verantwortungsgefühl, auch an die Liebe, die in dir lebt zu deinem Kind, dass du es nochmal versuchst. Und wenn du es nicht für dich tust, tu es für dein Kind. Damit der Junge, seinen Vater hat. Wenn du dich umbringst, ist das eine Katastrophe. Darüber müssen wir gar nicht reden. Bist du sicher? Das wäre nämlich eine Frage, nachdem ich dein Buch gelesen habe, Interview mit dem Tod, was mich sehr beeindruckt hat, ja, im Übrigen. Ist das denn so verwerflich, einfach mal zu sagen, ich bin jetzt müde? Grundsätzlich kann man sicher darüber sprechen, aber du hast ein Kind. Und dieses Kind ist auch noch behindert. Dieses Kind wird auf seine Art dich wahrscheinlich unglaublich lieben. Und du bist ein ganz wichtiger... Das tut er. So, und die Liebe allein ist ein Grund für das Leben. Wenn du ganz alleine wärst auf der Welt und du mir sagen würdest, mir überzeugend sagen würdest, ich hab keine Kraft mehr, ich will sterben. Vielleicht würde ich dir nach einem langen Gespräch sagen, ja, Matej, ich kann es verstehen. Dann stirb. Aber in dem Fall verstehe ich es nicht. Auch wenn es sich nicht gut anhört oder zu meiner Ehre gereicht, allein die Motivation, es liegt ja nahe. Ne? Ich habe ja mit Leuten zu tun gehabt, die sagten auch, mit deinem Sohn. Ne? Ich finde aber, also mindestens gleichbedeutend ist diese Frau für mich. Ich habe doch auch ein Recht zu leben und mal glücklich zu sein. Ja. Ich würde mir eine Partnerschaft so wünschen und vor allen Dingen in diesem Bereich, der das zufälligerweise heute auch noch das Thema ist, ne? Matej, ich möchte widersprechen. Die Liebe meines Lebens und ist weg. Okay, ich höre. Okay, die Liebe, wir alle verlieren, fast alle von uns haben schon die Liebe des Lebens verloren oder meinten, dass das die Liebe des Lebens war. Das sind furchtbare Schmerzen, durch die man hindurch muss. Ich möchte aber widersprechen. Ich finde, dass dein Kind wichtiger ist als die verlorene Liebe. Finde ich. Okay. Und es ist noch wichtiger, weil es ein behindertes Kind ist. Vielleicht braucht dieses Kind dich noch viel mehr. Tu es für deinen Jungen. Tu es. Ich argumentiere nicht moralisch, weil ich es verwerflich finde, sich umzubringen. Das hast du verstanden. Okay? Okay. Ich kann dir nicht mehr sagen, Matej. Willst du mit meinem Psychologen noch sprechen? Was denn, wie viele Psychologen ich schon zu tun hatte in meinem Leben? Ich war gerade auch schon etwas gebremst, das vorzuschlagen, weil ich schon glaube, dass du das gar nicht möchtest. Also ich hatte ja in diversen Einrichtungen, ich habe schon als Ex-User gearbeitet zum Beispiel in so einer Einrichtung. Ne? Ich habe den Leuten erzählt, wie sie es machen sollen. Ja, weißt du, was mich jetzt wirklich... Jetzt mache ich selber wieder. Ja, was mich wirklich beeindruckt, sind zwei Sachen bei dir. Einmal, dass du, wie gesagt, ich wiederhole das, dass du es 10 Jahre geschafft hast. Und das andere ist, weil ich den Eindruck habe, dass du ein wahnsinnig intelligenter Mensch bist. Und auf diesen beiden Säulen muss es zu schaffen sein, den Schritt ins Leben zu gehen. Du bist jetzt halb im Tod schon. Ja, wie ein stehengebliebener Zombie. So, genau so. Tagelang verlasse ich die Wohnung nicht zum Teil und solche Sachen. Ja, habe Geld in der Tasche, ein Auto vor der Wohnung stehen, müsste nur losfahren, um zum Beispiel Drogen zu kaufen. Ja, bin auf Entzug und tu's nicht, bleib einfach liegen. Wie finanzierst du dich eigentlich? Das geht so spitz auf Knopf mittlerweile, ist es aber auch schon so haarig, dass ich weiß gar nicht mehr, wie ich es machen soll. Ich habe vor vielen Jahren irgendwann mal gesagt, ich deale nicht mehr aus Prinzip, ich verkaufe den Tod an keine anderen Leute mehr. Wenn, dann mache ich mich selbst kaputt. Okay, die Einstellung ist ja schon mal zumindest, der erste Teil ist gut. Ja. Also ich mache das nicht mehr. So, und ich habe das mal so durchgerechnet, so grob durch die Finger, ne? Was habe ich in die letzten 3 Jahre auf den Kopf gehauen für das Zeug? Da kommen da so roundabout 40.000 Euro zusammen. Ne? Was? Ich sag's mal ganz vulgär, was für eine Scheiße. Ja. Was für eine Scheiße. Und es wird immer mehr. Nein, es wird ja immer schlimmer. Ja, aber... Wenn wir heute reden, dann bedauere ich 3 Jahre... Mhm. Und wenn ich die Kurve nicht kriege, in einem Jahr bedauere ich 4 Jahre, wenn ich das überhaupt noch erlebe. Ne? Ich würde sehr gerne in einem kurz vor Weihnachten oder im Herbst in diesem Jahr nochmal mit dir sprechen. In der Hoffnung, dass ich gute Sachen zu hören bekomme. Wie kann man das anstellen? Indem du einfach eine Mail schickst und dich beziehst auf unser Gespräch und dann arrangieren wir das. Matej, ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich wird. Wir sind gleich vom Sender hier runtergeflogen. Ich habe zu dir alles gesagt, was ich sagen kann. Ich wünsche dir einfach Kraft für all das, was du tun musst. Tu es bitte. Alles Gute. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht.